Nimm auf, okay? Moment, also. Humph, bitte sei jetzt nicht traurig. Moment, Humph, bitte sei jetzt nicht traurig. Erinnerst du dich noch an Köln und den Fick, als ich dir zärtlich die Boxer vom Körper riss und ich danach leckte deine Klitoris? Bitte, Humph, sei nicht beleidigt oder stur. Erinnerst du dich dran, wie ich meinen Schwanz, meinen schwarzen Hammer in dich einfuhr? Du hast leise gestöhnt, die anderen Schämler haben uns deswegen nur verhöhnt. Doch ich bin mir sicher, jetzt und immer, diese Buns haben von unserer Liebe keinen Schimmer. Also bitte, kleiner lieber Wumms, so wie, sei wieder lieb, denn dann gibt's das nächste Mal auch nen Bums. Soll ich dir mal sagen, wie ich das dann mache, wenn ich mit dir um die Wette lache? Wir werden viel Spaß zusammen haben und ich werde dich zum Traualtar tragen. Doch um eins muss ich dich jetzt noch bangen, ich bin mit dir, mit Astins Mama fremdgegangen. Doch das ist kein Grund zur ewigen Scheidung oder sogar zur grundlosen Meidung. Ich denke immer nur an deinen Vorbau. Humph, ich bitte dich nun, werde meine Frau. Doch du bist nun zufrieden. Ich habe so mein Herz ausgeschüttet.